Yo, yo, yo, yo. Schmeiß was an, Alter. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Schmeißen Sie Ihr Rhythmusgerät. Schalten Sie es ein. Hallo, Mensch, ich werde nun in Interaktion treten mit dir. Ich spiele jetzt deine Töne nach. Thank you. Roll another one.

Thank you.